Das Gute im Schlechten. Die absolute Niederlage des von Gott losgerissenen Menschen im Kampf um seine Freiheit war notwendig, der Kampf gerade deswegen nicht vergeblich. Schon der erste Schritt des Menschen im aufrechten Gang ist Kampf. Die Formen dieses Kampfes sind unendlich vielfältig, der Inhalt stets der gleiche: die Freiheit. Die Freiheit erscheint zuerst als Unterjochung des Menschen durch die Resultate seines Tuns. Der Mensch, der endliche Geist, muss die absolute Macht als gegen sich gerichtet sich gegenüberstellen, Orwells 1984, ehe er begreifen kann, dass diese Macht sein höheres Wesen und als solches er selbst ist. Dieses erkennt er, indem er sich als die absolute Macht der Welt erfährt, als Homo Faber, und gerade dadurch in ihr und an ihr zugrunde geht. Dieses Zugrundegehen aber ist seine Auferstehung als freier Geist. In der Offenbarung des Johannes ist diese Geschichte des Menschen abgebildet. Das Bewusstwerden der absoluten Gefahr der Selbstvernichtung der menschlichen Gattung, schärft die Aufmerksamkeit des Denkens für das Rettende. Erst durch das notwendige Scheitern der Moderne ist der Weg freigemacht für eine bessere Einsicht in ihre Aufgabe, den geoffenbarten Gott, der tot da niederliegt, in der Philosophie als erkannten Gott, als absoluten Geist auferstehen zu machen. Das und nur das ist die heilsgeschichtliche Mission des deutschen Volkes, die sich am Juden in seiner Überwindung vollzieht. Die Überwindung der Unfreiheit liegt in dem Feuerbachschen entgegengesetzten Gedanken, dass der Mensch von Gott nicht getrennt, vielmehr mit diesem in Einsheit ist. Denn alles, was als Anforderung an den Einzelnen aus dem göttlichen Wesen folgen mag, ist so der eigene, der vernünftige Wille des Einzelnen, dem gegenüber seine Willkür als das Nichtige erscheint. Der Einzelne kann sich nicht deshalb als unfrei bedauern, weil ihm seine Vernunft Kraft eigener Einsicht verbietet, seine Willkür gegen die Vernunft zu wenden. Das ist kein eigentliches Verbot mehr, sondern die vernunftgeleitete Wahl zwischen mehreren, sich wechselseitig ausschließenden Handlungsmöglichkeiten. Atzmons Standortwechsel in der Betrachtung des Judentums, der Wechsel von der äußerlichen Beobachterposition eines Sozialwissenschaftlers hin zur Innenschau des Geistes in sich selbst, hat die Bedeutung eines Befreiungsschlages. Atzmon referiert Weininger, Zitat, seinem eigenen Paradigma folgend argumentiert Weininger, Zitat, Menschen lieben in anderen die Qualitäten, die sie gerne hätten, aber nicht in irgendeinem größeren Maße besitzen. So hassen wir in anderen nur, was wir nicht zu sein wünschen und was wir dennoch teilweise sind. Zitat Ende. Sigmund Freud, auch Jude, nannte diese Beziehung Projektion. Der Philosophus Teutonicus, Jakob Böhme, hatte sie als erster philosophisch als die Widerwärtigkeit in Gott selbst identifiziert, von dem Hegel sagte, Zitat, es ist nicht etwas Schlechtes, weil es das Böse genannt wird. Im Geist allein ist das Böse, wie es an sich ist, begriffen. Zitat Ende. Es kommt jetzt darauf an, bewusst zu machen, auch für Atzmon selbst, welche Folgerungen sich aus Weiningers Erkenntnissen für den Wissenschaftsbegriff ergeben, dass die herkömmlichen Sozial- und Humanwissenschaften die moderne Form der Alchemie und nichts anderes sind als ein Nebelschleier, der den Blick auf die Herrschaft des Jewish Mindset in der Welt verhindert. Es ist die Stunde des Jesuswortes, Zitat, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Zitat Ende. Johannes 8,32. Es ist für die Sache durchaus förderlich, dass sich Atzmon augenscheinlich überhaupt nicht bewusst ist, was er mit seinem Buch angerichtet hat. Seine wissenschaftstheoretische Naivität ist nämlich ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass der Geist jenseits des zeitgenössischen Bewusstseins, sozusagen hintenherum, geradezu triebhaft daran arbeitet, sich auf ein radikal neues Bewusstseinsfundament zu stellen, auf dem dann eine neue Welt entstehen wird. Atzmon verlässt zwar das wissenschaftliche Weltbild. Dieses hat nämlich zur Voraussetzung, dass der Beobachter vom Gegenstand seiner Beobachtung nicht nur unterschieden, sondern auch getrennt ist, so dass die Beobachtung als solche den Gegenstand nicht verändert, sondern so lässt, wie er objektiv ist. Er hält aber in seiner Abkehr, im Gegensatz zu den Kulturpessimisten, an der Vorstellung fest, dass der Mensch in der Lage ist, denkend die Wahrheit zu erkennen. Das ist und bleibt seit Martin Luther das gemeinsame Fundament des christlichen Abendlandes. Er verändert nur den Standpunkt, geht von der Außenansicht zur Innenschau über. Was Atzmon aber noch nicht im Blick hat, ist der Umstand, dass Denken nicht gleich Denken ist, sondern sich in sich in verständiges Denken, jüdische Domäne, und Vernunft, deutsches Denken, unterscheidet. Sein Denken selbst bleibt weitgehend dem vorherigen Standpunkt der Trennung, das heißt dem jüdischen Verstand, verhaftet. Die jüdischen Sozial- und Humanwissenschaften weichen der deutschen Philosophie. Wird im Fluss der Entwicklung ein Dasein negiert, hier das Weltbild der Sozial- und Humanwissenschaften, resultiert daraus nicht abstraktes Nichts, sondern die notwendige nächste Gestalt in der Entwicklungsreihe des Geistes. Es ist also zu fragen, was aus dem Bankrott des wissenschaftlichen Weltbildes für die Selbsterkenntnis des Geistes folgt. Das nunmehr bewusst werdende Ziel des Erkennens, die Idealisierung des Sinnlichen, zeigt Hegel auf den ersten Seiten seiner Phänomenologie des Geistes. Sie ist dort leicht nachzuvollziehen und nicht länger ein Buch mit 7 Siegeln. Dort ist der Primat des Geistes über die Materie zur Gewissheit geworden und damit die Überzeugung begründet, dass die Wahrheit nicht durch Erfahrung aus dem Umgang mit endlichen Dingen, nicht durch Analogie erschlossen, also erkannt werden kann. Insbesondere der Mensch nicht aus dem Affen, aber auch nicht aus den Genen. Die Materie ist nur die entfremdete Gestalt, Erscheinung des Geistes, kein selbstständiger zweiter Gott. Diese Stelle in Hegels Werk spielte in meinem Leben eine ähnliche Rolle wie für Gilad Atzmon die referierten erkenntniskritischen Betrachtungen Otto Weiningers. Hegel und Weininger brachten auf unterschiedliche Weise bei mir und Atzmon das wissenschaftliche Weltbild zum Einsturz. Ich weiß heute, dass dieses nichts anderes ist als maskierter Judaismus, das heißt, es ist die Durchführung des jüdischen Prinzips der Trennung von Gott und Mensch. Hegels Darstellung der Entwicklung des Bewusstseins des Geistes ist dazu der Gegenentwurf. Er beruht auf dem Prinzip der konkreten Einheit der Unterschiedenen, Gott und Mensch. Diese Einheit wird von Hegel nicht behauptet, sondern von ihm, dem Denken, damit jedem Menschen, durch Denken, dessen jeder Mensch mächtig ist, gezeigt, in diesem Sinne bewiesen. Gott wird im Denken zur Gewissheit. Hegel nennt dieses Wissen absolutes Wissen. Es hängt von nichts ab, dass es nicht selbst ist, nicht vom Glauben, nicht von Autoritäten, nicht von Schriften, nicht von Traditionen und vor allem nicht von tautologischer Faktenhuberei, in Klammern Erfahrungswissenschaft genannt. Versuche, dieses Denken auf beruhende Gewissheit durch Referate über Hegels Gedanken zu erzeugen, bleiben prinzipiell erfolglos. Sie erbringen keinen Beweis. Die Gewissheit, auf die es ankommt, stellt sich einzig und allein durch das Nachdenken der Hegelschen Gedanken her. Der Ausgangspunkt für die Überwindung der Trennung von Gott und Mensch ist jene Stelle in der Phänomenologie. Wer es ernst meint mit der Wahrheit, kommt nicht darum herum, die von Hegel gezeigte Dialektik des sinnlichen Bewusstseins in der authentischen Fassung auf sich wirken zu lassen. Da nicht anzunehmen ist, dass jeder, der dieses Buch liest, die Phänomenologie zur Hand hat, helfe ich hier mit einem Großzitat aus. Zitat: Das Wissen, welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein als dasjenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern und von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten. Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewissheit lässt sie unmittelbar als die reichste Erkenntnis, ja als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum erscheinen, für welchen ebensowohl, wenn wir im Raume und in der Zeit, als worin er sich ausbreitet, hinaus, als wenn wir uns ein Stück aus dieser Fülle nehmen und durch Teilung in dasselbe hineingehen, keine Grenze zu finden ist. Sie erscheint außerdem als die wahrhafteste, denn sie hat von dem Gegenstande noch nichts weggelassen, sondern ihn in seiner ganzen Vollständigkeit vor sich. Diese Gewissheit aber gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste und ärmste Wahrheit aus. Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus: Es ist. Und ihre Wahrheit enthält allein das Sein der Sache. Das Bewusstsein seinerseits ist in dieser Gewissheit nur als reines Ich. Oder ich bin darin nur als reiner dieser und der Gegenstand ebenso nur als reines dieses. Zitat Ende. Anfänglich erscheint das vielleicht dunkel. Es fällt uns schwer, uns mit Vorsatz gedanklich in dieses unmittelbare Bewusstsein zurückzuversetzen. Dabei ist es jedem durchaus geläufig. Wir erleben es im Zustand der Benommenheit, wenn wir zum Beispiel aus Bewusstlosigkeit in einer uns völlig unbekannten Umgebung zu uns kommen. Es dauert dann seine Zeit, bis wir Gegenstände als solche erkennen. Wir wissen anfänglich nur, dass hier und jetzt da was ist, von dem wir noch nicht sagen können, was es ist. Ein anderes Beispiel sind medizinische Testunterlagen zur Überprüfung unseres optischen Wahrnehmungsvermögens. Wir bekommen Tafeln vorgelegt, die zunächst nur ein Chaos bildhaft darzustellen scheinen. Auf ihnen ist nichts zu erkennen. Bis wir nach längerem Hinsehen dann doch uns schon Bekanntes, zum Beispiel den Kopf einer Katze oder ein Seepferdchen, ausmachen. Solange dieses Bekannte uns nicht bewusst wird, sagen wir nur, dass da was ist, nämlich das abgebildete Chaos und dass wir diesen Eindruck jetzt erleben, mehr nicht. Der Katzenkopf bzw. das Seepferdchen sind nicht unmittelbar in unserem sinnlichen Eindruck. Nur dadurch, dass wir uns an eine Katze, die wir schon einmal gesehen haben, erinnern, erkennen wir den Katzenkopf im Chaos. Die Erkennungsarbeit im Test geht in der Zeit vor sich. Das heißt, es dauert eine Weile, bis der Katzenkopf plötzlich für uns da ist. Er war natürlich auch schon da, als wir ihn noch nicht erkannt hatten. Das Hegel-Zitat geht wie folgt weiter. Zitat: Ich, dieser, bin dieser Sache nicht darum gewiss, weil ich als Bewusstsein hierbei mich entwickelte und mannigfaltig den Gedanken bewegte. Auch nicht darum, die Sache, deren ich gewiss bin, nach einer Menge unterschiedener Beschaffenheiten eine reiche Beziehung an ihr selbst oder ein vielfaches Verhalten zu anderen wäre. Beides geht die Wahrheit der sinnlichen Gewissheit nichts an. Weder ich noch die Sache hat darin die Bedeutung einer mannigfaltigen Vermittlung. Ich nicht die Bedeutung eines mannigfaltigen Vorstellens oder Denkens, noch die Sache die Bedeutung mannigfaltiger Beschaffenheiten, sondern die Sache ist. Und sie ist nur, weil sie ist. Sie ist. Dies ist dem sinnlichen Wissen das Wesentliche, und dieses reine Sein oder diese einfache Unmittelbarkeit macht ihre Wahrheit aus. Ebenso ist die Gewissheit als Beziehung unmittelbare, reine Beziehung. Das Bewusstsein ist ich, weiter nichts, ein reiner dieser. Der Einzelne weiß reines dieses oder das Einzelne. An dem reinen Sein aber, welches das Wesen dieser Gewissheit ausmacht und welches sie als ihre Wahrheit aussagt, spielt, wenn wir zusehen, noch vieles andere beiher. Eine wirkliche sinnliche Gewissheit ist nicht nur diese reine Unmittelbarkeit, sondern ein Beispiel derselben. Unter den unzähligen dabei vorkommenden Unterschieden finden wir allenthalben die Hauptverschiedenheit, dass nämlich in ihr sogleich aus dem reinen Sein die beiden schon genannten Diesen, ein Dieser als Ich und ein Dieses als Gegenstand, herausfallen. Zitat Ende. Das Bewusstsein kann gar nicht anders, als dieser Unterschied zu sein. In fernöstlichen Kulturen ist das Bestreben, durch Meditation diesen Unterschied loszuwerden, das Nichts in das Bewusstsein einziehen zu lassen, mit diesem eins zu werden. Aber auch in diesem meditativen Zustand wird das Nichts angeschaut. Das Anschauen ist der Unterschied des Anschauenden und des Angeschauten, und zwar im Hier und Jetzt. Hier sei angemerkt, dass schon in dieser einfachen Betrachtung die Denkmöglichkeit des mosaischen Trennungsdenkens aufscheint. Der Unterschied Gott, Jahwe, Mensch ist. Das Eigentümliche des Mosaismus ist, dass er im Denken über diesen Unterschied nicht hinwegkommt. In dieser Denkweise kommen Gott und Mensch nicht zur Dieselbigkeit. Wir werden im weiteren Verlauf des hier untersuchten Hegeltextes erkennen, dass jener Unterschied nicht fest ist, sondern nur im Verschwinden, so dass die Einheit der Unterschiedenen sich als die Wahrheit erweist. Dieser unscheinbare, jedem unmittelbar einleuchtende Sachverhalt ist der erste Baustein des in der Phänomenologie entstehenden absoluten Weltbildes. Damit ist die Katze aus dem Sack. Es geht nach dem Bankrott der Moderne um die Entwicklung des absoluten Weltbildes, welches jetzt an die Stelle des wissenschaftlichen Weltbildes tritt. Absolut, in Klammern losgelöst, ist das entstehende Weltbild zu nennen, weil es nicht mehr auf materialistische Weise aus einer wissenschaftlich erfahrenen Äußerlichkeit herkommt, sondern aus dem reinen, voraussetzungslosen Denken selbst. Was vorher Erfahrung eines äußerlichen, eines vermeintlich selbstständigen Objekts zu sein schien, hat seine Bedeutung, für sich das Wahre zu sein, verloren. Aber es ist auch nicht nichts. Vielmehr behält die Äußerlichkeit die Bedeutung eines Prüfsteins für unser Wissen. Das Äußere ist jetzt Erscheinung. Das Haus vor uns ist beispielsweise die Erscheinung des Bauplans, der im Kopf eines Architekten entstanden ist. Von dem existierenden Haus können wir auf den Plan schließen, auch in der Hinsicht, ob dieser gut durchdacht und zweckmäßig ist. Dieses Verhältnis unterscheidet das absolute Weltbild vom dogmatischen Weltbild des Mittelalters. Dieses beanspruchte Geltung aufgrund seiner Übereinstimmung mit der Bibel ohne Rücksicht auf die Realität. Wer unter Berufung auf die Wirklichkeit der Bibel widersprach, hatte gute Aussichten, auf dem Scheiterhaufen zu enden. Scheinbar bestehen zwei Denkmöglichkeiten, die sich gegenseitig auszuschließen scheinen und die für die beiden großen Deutungssysteme Idealismus und Materialismus stehen. Schon im nächsten Satz geraten beide ins Wanken. Zitat. Reflektieren wir über diesen Unterschied, so ergibt sich, dass weder das eine noch das andere nur unmittelbar in der sinnlichen Gewissheit ist, sondern zugleich als vermittelt. Ich habe die Gewissheit durch ein anderes, nämlich die Sache, und diese ist ebenso in der Gewissheit durch ein anderes, nämlich durch Ich. Zitat Ende. Hier ist uns als logischer Gedanke gezeigt, was Jakob Böhme gesehen, aber noch nicht in reiner Form aussprechen konnte. Weder das Ich noch das diesem Entgegenstehende, also das Objekt, ist für sich wahr, sondern nur in Beziehung auf das jeweils andere. Bei Böhme waren die Unterschiedenen Gott und die Widerwärtigkeit. Von letzterer sagte er, Zitat, denn kein Ding kann ohne Widerwärtigkeit ihme, Gott, offenbar werden. Denn so es nichts hat, das ihme widersteht, so geht's immer da für sich aus und gehet nicht wieder in sich ein. So es aber nicht wieder in sich eingehet, als in das, daraus es ist ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von seinem Urstand. Ohne die Widerwärtigkeit hätte das Leben keine Empfindlichkeit, noch Wollen, Wirken, weder Verstand noch Wissenschaft. Zitat Ende. Hegel zieht daraus die Quintessenz, Zitat, so stellt Böhme Gott nicht als die leere Einheit vor, sondern als diese sich selbst teilende Einheit des Entgegengesetzten. Zitat Ende. Die sich selbst teilende Einheit des Entgegengesetzten ist der abstrakte Begriff Gottes, den Hegel in der Wissenschaft der Logik als Identität der Identität und Nicht-Identität fasst. Einprägsamer heißt es dann in der hegelschen Religionsphilosophie, Zitat, der Begriff, den wir so festgestellt haben, ist das Selbstbewusstsein des absoluten Geistes, dies Selbstbewusstsein, das er für sich ist. Für sich ist er Geist. Das, worin ein Unterschied seiner von ihm ist, dies ist Moment der Natur. Populär gesprochen heißt dies, Gott ist die Einheit des Natürlichen und Geistigen. Der Geist ist aber Herr der Natur, so dass beides nicht mit gleicher Würde in dieser Einheit ist, sondern so, dass die Einheit der Geist ist, kein Drittes, worin beide neutralisiert werden, sondern diese Indifferenz beider ist selbst der Geist. Anmerkung des Autors, das wäre das aristotelische Tertium Comparationis. In dieser weiteren konkreten Bestimmung des Geistes geschieht es, dass der Begriff Gottes sich zur Idee vollendet. Zitat Ende. Fußnote. Tertium Comparationis ist ein lateinischer Begriff der Rhetorik und bedeutet wörtlich das Dritte des Vergleiches. Damit wird bezeichnet a. die Gemeinsamkeit zweier verschiedener, miteinander zu vergleichender Gegenstände oder Sachverhalte in Metaphern und bei der Metonymie. B. in der Logik ein drittes Glied eines Vergleichs, einen dritten Begriff, in dessen Umfang die anderen beiden Begriffe eingehen. Beispiel: in dem Begriff Pol gehen die beiden Begriffe Nordpol und Südpol ein. Ende der Fußnote. In dem Großzitat aus der Phänomenologie geht es dann weiter, Zitat, diesen Unterschied des Wesens und des Beispiels, der Unmittelbarkeit und der Vermittlung, machen nicht nur wir, sondern wir finden ihn an der sinnlichen Gewissheit selbst und in der Form, wie er an ihr ist, nicht wie wir ihn soeben bestimmten, ist er aufzunehmen. Es ist in ihr eines als das einfache, unmittelbar Seiende oder als das Wesen gesetzt, der Gegenstand, das andere aber als das Unwesentliche und Vermittelte, welches darin nicht an sich, sondern durch ein Anders ist, ich, ein Wissen, das den Gegenstand nur darum weiß, weil er ist und das sein oder auch nicht sein kann. Der Gegenstand aber ist, das Wahre und das Wesen. Er ist, gleichgültig dagegen, ob er gewusst wird oder nicht. Er bleibt, wenn er auch nicht gewusst wird. Das Wissen aber ist nicht, wenn nicht der Gegenstand ist. Zitat Ende. Uns scheint das eine unerschütterliche Wahrheit zu sein. Ein gut ausgebildeter Physiker würde hier allerdings schon ins Grübeln kommen. Hatte doch Einstein mit seiner speziellen Relativitätstheorie die These untermauert, dass das Universum nur in Beziehung auf einen Beobachter bestimmt werden kann und außerhalb dieser Beziehung gültige physikalische Aussagen nicht möglich seien. Hegels Angriff auf unsere unerschütterliche Gewissheit ist in der Phänomenologie nicht in mathematischer Sprache, sondern in der Sprache der gewöhnlich Sterblichen gefasst. Zitat. Der Gegenstand ist also so zu betrachten, ob er in der Tat in der sinnlichen Gewissheit selbst als solches Wesen ist, für welches er von ihr ausgegeben wird. Ob dieser sein Begriff Wesen zu sein, dem entspricht, wie er in ihr vorhanden ist. Wir haben zu dem Ende nicht über ihn zu reflektieren und nachzudenken, was er in Wahrheit sein möchte, sondern ihn nur zu betrachten, wie ihn die sinnliche Gewissheit an ihr hat. Sie ist also selbst zu fragen, was ist das Diese? Nehmen wir es in der gedoppelten Gestalt seines Seins, als das Jetzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es an ihm hat, eine so verständliche Form erhalten, als es selbst ist. Auf die Frage, was ist das Jetzt, antworten wir also zum Beispiel, das Jetzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewissheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf. Eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren, ebenso wenig dadurch, dass wir sie aufbewahren. Sehen wir jetzt diesen Mittag die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müssen, dass sie schal geworden ist. Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, das heißt, es wird behandelt als das, für was es ausgegeben wird, als ein Seiendes. Es erweist sich aber vielmehr als ein Nichtseiendes. Das Jetzt selbst erhält sich wohl, aber als ein solches, das nicht Nacht ist. Ebenso erhält es sich gegen den Tag, der es jetzt ist, als ein solches, das auch nicht Tag ist, oder als ein Negatives überhaupt. Das sich erhaltende Jetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern ein vermitteltes. Denn es ist als ein bleibendes und sich erhaltenes dadurch bestimmt, dass anderes, nämlich der Tag und die Nacht, nicht ist. Dabei ist es eben noch so einfach als zuvor, jetzt, und in dieser Einfachheit gleichgültig gegen das, was noch bei ihm herspielt, so wenig die Nacht und der Tag sein Sein ist, ebenso wohl ist auch Tag und Nacht. Es ist durch dies sein Anderssein gar nicht affiziert. Ein solches Einfaches, das durch Negation ist, weder dieses noch jenes, ein Nicht-Dieses und ebenso gleichgültig auch dieses wie jenes zu sein, nennen wir ein Allgemeines. Das Allgemeine ist, bleibt allein diesem leeren oder gleichgültigen Jetzt und Hier gegenüber noch übrig, also in der Tat das Wahre der sinnlichen Gewissheit. Als ein Allgemeines sprechen wir auch das Sinnliche aus. Was wir sagen ist, dieses, das heißt das Allgemeine diese, oder es ist, das heißt das Sein überhaupt. Wir stellen uns dabei freilich nicht das Allgemeine diese oder das Sein überhaupt vor, aber wir sprechen das Allgemeine aus. Oder wir sprechen schlechthin nicht, wie wir es in dieser sinnlichen Gewissheit meinen. Die Sprache aber ist, wie wir sehen, das Wahrhaftere. In ihr widerlegen wir selbst unmittelbar unsere Meinung. Und dass das Allgemeine das Wahre der sinnlichen Gewissheit ist und die Sprache nur dieses Wahre ausdrückt, so ist es gar nicht möglich, dass wir ein sinnliches Sein, das wir meinen, je sagen können. Vergleichen wir das Verhältnis, in welchem das Wissen und der Gegenstand zuerst auftrat, mit dem Verhältnisse derselben, wie sie in diesem Resultate zu stehen kommen, so hat es sich umgekehrt. Der Gegenstand, der das Wesentliche sein sollte, ist nun das Unwesentliche der sinnlichen Gewissheit. Denn das Allgemeine, zu dem er geworden ist, ist nicht mehr ein solches, wie er für sie wesentlich sein sollte, sondern sie ist jetzt in dem Entgegengesetzten, nämlich in dem Wissen, das vorher das Unwesentliche war, vorhanden. Ihre Wahrheit ist in dem Gegenstande als meinem Gegenstande oder im Meinen. Er ist, weil ich von ihm weiß. Die sinnliche Gewissheit ist also zwar aus dem Gegenstande vertrieben, aber dadurch noch nicht aufgehoben, sondern nur in das Ich zurückgedrängt. Es ist zu sehen, was uns die Erfahrung über diese Realität zeigt. Zitat Ende. Hier wird deutlich, was man die Hegelsche Methode des wissenschaftlichen Erkennens nennen könnte. In der Tradition der Skeptiker nimmt er sich einen Gedanken vor und prüft ihn auf Herz und Nieren, ob man ihn denn überhaupt denken und dabei die Gewissheit haben kann, dass er hält, was er verspricht, nämlich wahr zu sein. Zuerst prüft er den Gedanken, dass der Gegenstand die Wahrheit sei, dass dieser besteht und auch dann noch ist, wenn das den Gegenstand im Bewusstsein habende Ich nicht ist. Er kommt zum Ergebnis, dass das ein Irrtum ist. Also nimmt er sich den anderen Gedanken vor, dass das Ich die Wahrheit sei. Auch dieser Gedanke erweist sich als Irrtum. Zugleich stellt er fest, dass die Gewissheit des sinnlichen Eindrucks, sein Sein, nicht verschwunden ist. Das Sinnliche als solches ist. Es bleibt nur noch die Denkmöglichkeit, dass beide Momente, der Gegenstand und ich in ihrer konkreten Beziehung aufeinander wahr sind und außerhalb dieser Beziehung nicht sind. Das hat nach Hegel auch Einstein herausgefunden. In der Phänomenologie heißt es dann weiter, Zitat, die Kraft ihrer Wahrheit liegt also nun im Ich, in der Unmittelbarkeit meines Sehens, Hörens und so fort. Das Verschwinden des Einzelnen jetzt und hier, das wir meinen, wird dadurch abgehalten, dass ich sie festhalte. Das Jetzt ist Tag, weil ich ihn sehe. Das Hier ein Baum, eben darum. Die sinnliche Gewissheit erfährt aber in diesem Verhältnisse dieselbe Dialektik an ihr als in dem vorigen. Ich, dieser, sehe den Baum und behaupte den Baum als das Hier. Ein anderer Ich sieht aber das Haus und behauptet, das Hier sei nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Beide Wahrheiten haben dieselbe Beglaubigung, nämlich die Unmittelbarkeit des Sehens und die Sicherheit und Versicherung beider über ihr Wissen. Die eine verschwindet aber in der anderen. Was darin nicht verschwindet, ist ich als Allgemeines, dessen Sehen weder ein Sehen des Baumes noch dieses Hauses, sondern ein einfaches Sehen ist, das, durch die Negation dieses Hauses vermittelt, darin ebenso einfach und gleichgültig gegen das, was noch beiherspielt, gegen das Haus, den Baum ist. Ich ist nur Allgemeines, wie jetzt, hier oder dieses überhaupt. Ich meine wohl einen einzelnen Ich, aber so wenig ich das, was ich bei jetzt, hier meine, sagen kann, so wenig bei ich, indem ich sage, dieses hier, jetzt oder ein einzelnes, sage ich, alle diese, alle hier, jetzt, einzelne ebenso, indem ich sage, ich, dieser einzelne Ich, sage ich überhaupt, alle ich. Jeder tut das, was ich sage. Ich, dieser einzelne Ich. Wenn der Wissenschaft diese Forderung als ihr Probierstein, auf dem sie schlechthin nicht aushalten könnte, vorgelegt wird, ein sogenanntes dieses Ding oder einen diesen Menschen zu deduzieren, konstruieren, a priori zu finden, oder wie man dies ausdrücken will, so ist billig, dass die Forderung sage, welches dieses Ding oder welchen diesen Ich sie meine, aber dies zu sagen ist unmöglich. Zitat Ende.